Dieser Begriff Vorratsdatenspeicherung ist inzwischen sowas von negativ besetzt, ähnlich wie der Lauschangriff früher, dass man kaum noch richtig diskutieren kann über dieses Ding. Datenschutz muss man hier abwägen. Und ich sehe es eben so, dass diese Abwägung durch eine verzerrte Diskussion falsch beeinflusst wird. Ich bringe immer gern das Beispiel mit den Kfz-Kennzeichen. Keiner käme auf die Idee, ein Gesetz zu initiieren, mit dem alle Kfz-Kennzeichen abgeschraubt werden, damit keiner erkennen kann, wem gehört denn das Auto, das hier gerade durch die Gegend fährt. Das wäre für uns eine Katastrophe. Und ich sehe das mit dem Computer ganz genauso. Wenn wir dort völlig darauf verzichten, auf eine Kennzeichnung, dann geben wir das Internet und den Computerbereich für die Kriminellen frei. Wem nützt Vorratsdatenspeicherung? Der schwierige Alltag der Ermittler. Eine Sendung von Wilm Hüffer. Es hängt vom Zeitpunkt ab, wann wir von einer Straftat erfahren. Der Zeitfaktor spielt hier eine ganz gewaltige Rolle. Also in der Regel ist es so, wenn wir 4 bis 6 Wochen später von einer Straftat erfahren, gehen solche Ermittlungen völlig ins Leere. Seit 2010 ist die Welt der Strafverfolger um ein paar Spuren ärmer und um ein paar Datenlücken reicher. Wer hat mit wem telefoniert? Zu welcher Zeit und wie oft? Welcher Computer war wann im Netz? In strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sind solche Daten wertvoll, sogenannte Verbindungsdaten oder Verkehrsdaten. Doch seit einigen Jahren verwischen solche Spuren schnell, denn die Daten dürfen nicht mehr über längere Zeit gespeichert werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2010 verboten und verlangt für eine neue Regelung strenge datenschutzrechtliche Auflagen. Ein neues Gesetz jedoch lässt auf sich warten. Und solange es nicht da ist, verschwinden weiterhin auch die Daten. Wenn wir Glück haben, bewahrt ein Provider gegenwärtig zu internen Zwecken, meistens zur Rechnungsstellung, Verkehrsdaten für einige Tage oder vielleicht sogar einige Wochen noch auf. Aber das ist von Provider zu Provider völlig unterschiedlich. Viele Provider bewahren keine Verkehrsdaten auf, zum Beispiel solche, die über sehr viele Flatrate-Kunden verfügen. Für die braucht man keine Rechnung zu stellen. Andere bewahren Verkehrsdaten noch einige Tage oder Wochen auf. Es ist also rein vom Zufall abhängig, an welchen Provider sie geraten und ob sie dann ermittlungsmäßig weiterkommen. Wolfgang Hertinger leitet das Rheinland-Pfälzische Landeskriminalamt und fürchtet, dass seine Leute ermittlungsmäßig eben nicht mehr weiterkommen in den Zeiten schnell gelöschter Verbindungsdaten. Für die Ermittler eine paradoxe Situation. Seit 2004 dürfen sie solche Daten bei den Telefonanbietern abfragen und dürfen es auch weiterhin. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht verboten. Seit dem Stopp der Vorratsdatenspeicherung sind diese Abfragen jedoch so gut wie wirkungslos, sagt Horst Hund. Er ist Generalstaatsanwalt in Rheinland-Pfalz. Früher war es einfach. Die Telekommunikationsanbieter mussten die Daten speichern, damit sie ihre Rechnung erstellen und belegen konnten im Streitfall. Und deswegen wurden die mehrere Monate oder manchmal auch mehrere Jahre aufgehoben, vor allem im Streitbereich. Heute ist es so, das braucht man alles nicht mehr. Und deswegen haben wir nichts mehr zum Auswerten. Das ist ungefähr ähnlich so wie bei Steuererklärungen. Diese Daten sind auch vorhanden. Wenn wir alle keine Steuern mehr erklären müssten, dann wäre auch da ein Informationsschatz nicht mehr vorhanden. Der Wunsch der Ermittler liegt deshalb auf der Hand. Sie wünschen sich ein neues Gesetz und zwar möglichst schnell. Telefonanbieter sollen verpflichtet werden, Daten wieder über längere Zeit vorrätig zu halten, im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Forderungen des Verfassungsgerichts. Für Horst Hund und seine Kollegen ist das keine ideologische, sondern eine pragmatische Frage. Wenn sie schon Verbindungsdaten bei den Telefonanbietern abfragen dürfen, sagen sich die Ermittler, welchen Sinn hat das, wenn solche Abfragen kaum noch Ergebnisse liefern? Es geht nicht um Vorratsdatenspeicherung nach dem Motto, es muss alles aufgehoben werden für den Fall, dass mal eine Straftat kommt. Es geht hier um Verbindungsdaten, die früher einwandfrei vorhanden waren wegen der Abrechnung. Nur die Tatsache, dass es Flatrates gibt heutzutage, führt dazu, dass wir die Diskussion überhaupt haben. Es geht darum, dass die Daten nicht mehr da sind. Für die Ermittler eine unbefriedigende Situation. Daten abfragen dürfen sie auch weiterhin. Das bleibt jedoch oft erfolglos. Sie beschlagnahmen das Handy eines mutmaßlichen Täters, versuchen herauszufinden, mit wem er telefoniert hat, doch die Verbindungsdaten sind schon gelöscht. Sie stoßen auf die IP-Nummern von Rechnern, die kriminelle Inhalte ins Netz stellen, können aber nicht mehr feststellen, welche Rechner unter diesen Nummern eingeloggt waren. Keine Daten, keine Spur. Deshalb wünscht sich Horst Hund neue Regeln für die Vorratsdatenspeicherung, damit die Abfrage von Verbindungsdaten überhaupt noch Ergebnisse erzielt. Das hofft er, würden auch Politik und Bürger verstehen. Wenn man den Leuten erklärt, was das wirklich ist, was wir da bekommen als Ermittlungsansatz, eine Excel-Tabelle mit ein paar Telefonnummern, mit Daten, die wir dann auswerten, die bekommen wir nach richterlicher Erlaubnis. Wir müssen sie wieder vernichten, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Häufig genug können wir gar nichts mit anfangen. Und von daher ist es wirklich so, dass man diese Diskussion auf die Füße stellen muss. Ich meine einfach, dass in weiten Kreisen der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, was da wirklich die Folgen sind. Im Dunkeln tappende Ermittler, eine gefährliche Blindheit der Strafverfolger wegen fehlender Vorratsdaten, davon hat die Öffentlichkeit tatsächlich noch nichts mitbekommen. Und sind die Ermittlungsprobleme wirklich so gravierend? Das FDP-geführte Bundesjustizministerium hat daran Zweifel, zögert deshalb, ein neues Gesetz einzubringen und beruft sich auf eine kritische Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Der Direktor des Instituts, Professor Hans-Jörg Albrecht. Offensichtlich sind die Ermittlungsergebnisse, die so über die letzten 10 Jahre sich zeigen im polizeilichen Bereich, nicht von Änderungen begleitet, die mich jetzt überzeugen würden, dass durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Entscheidendes sich verändert hätte für die Ermittlungsbedingungen und den Ermittlungsverfolg. Im Klartext, so dramatisch sei der Wegfall der Vorratsdatenspeicherung nun auch wieder nicht. Den Ermittlern würden nur wenige Täter durch die Lappen gehen und die meisten Fälle seien auch nicht gravierend. Hans-Jörg Albrecht sieht deshalb eine hohe rechtliche Hürde. Das Bundesverfassungsgericht hat für eine mögliche Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung strenge Bedingungen formuliert. Vorratsdatenspeicherung ist an sich begründet auf europäischer Ebene und auch der deutschen Verfassung durch die Ermittlung bei schweren Delikten oder Schwerstkriminalität, terroristische Gewalt, Tötungsdelikte, organisierte Kriminalität. Wenn man diese Ausgangsbedingungen betrachtet, wird man zum Schluss kommen müssen, dass es bislang jedenfalls keine deutlichen Hinweise dafür gibt, dass gerade bei der Schwerkriminalität auf Vorrat gespeicherte Daten bislang dazu geführt hätten, dass Sicherheitslücken entstanden wären. Das kann man jedenfalls aufgrund der bisherigen Datenlage und der bisherigen Erfahrungen nicht sagen. Tatsächlich gibt es bislang keine Zahlen, mit denen sich die Bedeutung von Vorratsdaten präzise bewerten ließe. Auch das Bundeskriminalamt hat sie nicht geliefert. Gerade einmal 4.000 Straftaten zählt die Behörde auf, die innerhalb gut eines Jahres vielleicht hätten aufgeklärt werden können mit Hilfe von Vorratsdaten. Darunter vor allem Betrugsdelikte, also nicht gerade schwere Kriminalität, und das bei einer Zahl von 6 Millionen jährlich registrierten Straftaten. Sind also die Klagen der Ermittler leeres Lamento? Oder gehen die bisherigen Versuche fehl, die Bedeutung von Vorratsdaten statistisch zu erfassen? Besuch im Rauschgiftdezernat des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts. Ein schwer gesichertes Gebäude in der Mainzer Weststadt. Die Ermittler hier jagen international operierende Drogenbanden, große Gruppen mit mehreren Befehlsebenen. Im Prinzip sind diese Schmuggelbanden immer gleich aufgebaut. Das heißt also, die Anweisungen laufen immer vom Kopf dieser Organisation über den Kurieranwerber zum Kurier. Für LKA-Ermittler Uwe Hülsmann bedeutet das, das Ermittlungspuzzle vom kleinen Drogenkurier bis zum Kopf der Bande führt im günstigen Fall über Telefonverbindungsdaten. Wen hat der Drogenkurier angerufen? Mit wem steht er in Kontakt? Und führen diese Verbindungsdaten zu den Hinterleuten der Bande? Man muss sich vorstellen, solche Organisationen, das ist keine Fabrik, die im Akkord produziert, sondern oft liegt ein Zeitraum zwischen der einen Kurieranwerbung und der nächsten von 2 oder 3 Monaten dazwischen. Da passiert nichts in dieser Zeit. Wenn ich dann aber einen Zeitraum habe von, ich sag mal zum Beispiel, einem halben Jahr, je länger dieser Zeitraum ist, wo ich Verbindungsdaten habe, desto verlässlicher kann ich meine Prognose bzw. meine Bewertung von dem ganzen Ermittlungsverfahren treffen. Habe ich meinetwegen mit einer Organisation zu tun, die in England sitzt oder in Holland sitzt oder sonst wo in Europa sitzt. In früheren Ermittlungsverfahren konnte Drogenfahnder Uwe Hülsmann auf solche Telefonverbindungsdaten noch zugreifen. Sie unterlagen keinem Speicherungsverbot. Beispiel für einen größeren Ermittlungserfolg: das Verfahren Novemberwind zwischen 2006 und 2007. In Rheinland-Pfalz waren Drogenkuriere rekrutiert worden. Sie sollten nach Amerika fliegen und von dort aus Kokain nach Europa schmuggeln. Wir haben uns dann von den potenziellen Kurieren, die dann auch weggeflogen sind, die Verbindungsdaten kommen lassen und entsprechend ausgewertet. Und auch von dem Kurieranwerber, der uns später bekannt geworden ist, bei dem haben wir das Gleiche getan. Und durch die Auswertung von den Verbindungsdaten über diesen langen Zeitraum, der damals noch zulässig war, konnten wir ganz verlässliche Angaben über die Tatintensität machen. Das heißt also, wie oft sind Kuriere weggeschickt worden? Wir konnten verlässliche Angaben darüber machen, wer sind die Hinterleute, weil da sind immer wieder die gleichen Telefonnummern aus dem gleichen europäischen Land aufgetaucht. Und wir konnten auch verlässliche Angaben machen über die Zeiten, in denen das stattgefunden hat. Ermittlungserfolge wie Novemberwind sind für die Drogenfahnder ein klarer Beleg für den Sinn der Vorratsdatenspeicherung. Längerfristig aufbewahrte Verbindungsdaten würden ihnen helfen, kriminelle Strukturen aufzudecken. Der Leiter des Rauschgiftdezernats, Peter Höding. Wir wollen deutlich machen, dass wir uns keineswegs im Bereich der Spekulationen bewegen, wenn wir argumentieren, dass die Vorratsdatenspeicherung enorme Vorteile gerade in dem Bereich hat, in dem die Täter auf Telekommunikation angewiesen sind. Und das ist in erster Linie ganz offensichtlich der Fall, wenn die Tätergruppierung international agiert. Fahndungserfolge dank vorrätig gehaltener Daten, früher gab es das. Doch rechtfertigen solche Erfolge eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung? Der Kriminologe Hans-Jörg Albrecht vom Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht sieht das wichtigste Problem nicht ausgeräumt: die hohen verfassungsrechtlichen Hürden, dass Vorratsdatenspeicherung nur in Fällen schwerer Kriminalität gerechtfertigt scheint. Natürlich kann man sich den Drogenhandel nur so vorstellen, dass Netzwerke bestehen und dass Kontakte zwischen Abnehmern und Verkäufern bestehen, dass die Verkehrsdatenabfrage bei Großverfahren des Betäubungsmittelhandels oder Großhandelsbereich eine Rolle spielt, dafür habe ich bislang keine Belege. Dass das vor allem im Kleinhandel und bei der regionalen Verteilung durchaus eine Rolle spielen kann, das mag durchaus zutreffen. Aber auch hier haben wir natürlich dann die Frage, ist das tatsächlich Schwerkriminalität? Und das lässt sich jedenfalls, wenn es um die tatsächlichen Verfahren geht, die im Drogenhandelsbereich durchgeführt werden, mit guten Gründen teilweise bezweifeln. Mit anderen Worten, Ermittlungserfolge dank Vorratsdaten, wie hier in der Drogenfahndung, es mag sie geben, aber ist es verhältnismäßig für solche Erfolge, die Verkehrsdaten aller Telefonteilnehmer längerfristig zu speichern, die Daten von etwa 140 Millionen angemeldeten Mobiltelefonen? Es wird eine ganze Masse von Daten werden, die praktisch die gesamte Bevölkerung ab einem Alter von etwa 12, 13 Jahren grundsätzlich erfasst. Dem steht gegenüber eine Zahl von Verfahren, in denen Verkehrsdaten abgefragt wird, von etwa 8.000, 9.000 Strafverfahren. Und dann können Sie sich, denke ich, leicht vorstellen, welche Masse von Daten erfasst wird, um eine ganz, ganz, ganz kleine Anzahl von Verfahren unter Umständen mit entsprechenden Verkehrsdaten bedienen zu können. Auch die Ermittler streiten das nicht ab. Es sind nur wenige Verfahren, in denen vorrätig gespeicherte Daten als Ermittlungsinstrument überhaupt in Frage kommen. Doch die Ermittler halten dagegen, es seien relevante Fälle darunter, die nicht mehr ausermitteln zu können, nicht so folgenlos sei, wie es die Zahlen nahelegten. Im Mainzer Rauschgiftdezernat sieht man nüchtern, was sich seit 2010 verändert hat. Es sind sehr wenige Daten, die uns noch zur Verfügung stehen. Und aus diesen wenigen Informationen einen zielgerichteten Ermittlungsansatz zu entwickeln, fällt uns immer schwerer. Fahndungserfolge wie Novemberwind Seit dem Verbot der Vorratsdatenspeicherung sind sie für Peter Höding und seine Kollegen kaum noch möglich. Ein vergleichbarer Fall, das Verfahren Golden Sun von 2011. Wieder sind es Ermittlungen gegen einen internationalen Schmugglerring, nun jedoch unter erheblich erschwerten Bedingungen. Bei Golden Sun ging es um Tätergruppierung, die schmuggelte Kokain von Südamerika über eine Station in Europa oder Saudi-Arabien nach Japan. Wir waren eingebunden, weil die Kuriere hier in unserem Zuständigkeitsbereich angeworben wurden. Aufmerksam darauf sind wir geworden, als einer der Kuriere in Japan festgenommen worden ist. Natürlich hoffen die Ermittler auf das Handy des Kuriers. Natürlich versuchen sie auch diesmal herauszufinden, mit wem der Kurier telefoniert hat, wer die Drahtzieher sind. Doch der Mann war monatelang unterwegs, die Abfrage kommt zu spät. Die Verbindungsdaten seines Handys sind schon gelöscht. Was uns in dem Moment schon direkt gefehlt hat, waren weitere Kommunikationsdaten. Wir hatten aber bis dahin keine Hinweise auf die Hinterleute. Wir hatten noch nicht einmal eine Ahnung, wer steckt hinter dieser Schmuggelorganisation. Diesmal helfen keine Verbindungsdaten. Diesmal hilft den Fahndern nur das Glück. Einer der Angehörigen hat den Drogenkurier als vermisst gemeldet. Ein Zufall. Ein Ausnahmefall. Er ermöglicht es den Beamten, im Bekanntenkreis des Mannes nachzuforschen. So finden sie schließlich doch noch einen der Drahtzieher, können die Kurieranwerbung zerschlagen. Ein Zufallserfolg, der zugleich mit sehr viel höherem Aufwand bezahlt werden muss. Ja, wenn ich zum Beispiel längerfristig observiere oder setze technische Mittel ein, welche auch immer. Ich binde Personal, ich binde Ressourcen, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ich wiederhole mich da, wären die Verbindungsdaten aus der Vergangenheit in besserer Qualität oder wären überhaupt welche da gewesen? Für Drogenfahnder Hülsmann ist deshalb klar, ohne Vorratsdaten werden Ermittlungen teurer und aufwendiger. Und sie erfordern gelegentlich auch tiefere Eingriffe in die Freiheitsrechte der Verdächtigen. Statt lediglich deren Verbindungsdaten auszuwerten, werden sie von den Fahndern beschattet oder ihre Telefone werden sogar abgehört. Dieser erhöhte Aufwand ist es, der in den Statistiken nicht auftaucht. Generalstaatsanwalt Horst Hund. Wir ermitteln ja nie einseitig. Man versucht ja immer alles. Wenn Sie an einen Fall rangehen, nehmen Sie nicht nur Telefon, Handy, Computer, sondern Sie nehmen natürlich auch Zeugen. Sie schauen, dass Sie observieren können. Möglicherweise, wenn Sie geeignet ist, verdeckte Ermittlungen machen. Und von daher ist das immer ein Orchester von Instrumenten, die da spielen. Und jetzt zu sagen, ein Instrument fehlt, alles funktioniert nicht, so können wir nicht arbeiten. Natürlich spielt unser Orchester weiter in den Ermittlungen, aber ob es nicht doch besser gewesen wäre mit dem Bereich, da glaube ich schon, da kann man in dem Fall ganz klar sagen, das ist der Fall. Mehr Aufwand für die Ermittler, das bedeutet weniger Mühe für Kriminelle. So sehen es die Strafverfolger. Je mehr Schwierigkeiten sie haben, die Spuren von Handys und Computern im Netz zurückzuverfolgen, desto einfacher wird das Geschäft für die Täter. Die Chancen, anhand von Handy- oder Computerdaten überführt zu werden, sind aus Sicht der Ermittler deutlich gesunken. Früher hatten wir die Chance, bei auffälligen Tatserien mal zu schauen, ob vielleicht ein Handy an allen 3, 4, 5 Tatorten war. Und dann hatte man mal einen Ansatz, um zu schauen, wer ist denn das? Und haben wir den vielleicht schon in anderem Zusammenhang? Heute können die Täter völlig gefahrlos ihre Absprachen per Handy treffen, ihr Fluchtfahrzeug bestellen, sagen, dass sie fertig sind mit dem Einladen und ähnliche Dinge. Und wir können überhaupt nichts mehr machen daran. Kommunizieren, ohne entdeckt zu werden. Das gilt ebenso für den Computer. Wer steckt hinter einer Internetseite mit kriminellen Inhalten? Auch hier helfen potenziell derzeit nur Verbindungsdaten weiter. Im Idealfall führen sie von einer IP-Nummer zu einem Computer und damit zu einer konkreten Person. Keine Verbindungsdaten, keine Spur. Die Überwachung von Seiten mit kinderpornografischen Inhalten und auch von Neonazi-Propaganda ist heute Standard. Nur, warum machen wir das noch? Wenn wir dort Computer feststellen, IPs feststellen, die immer wieder zugreifen, die immer wieder downloaden, die möglicherweise auch zur Verbreitung beitragen und ich habe keinen Ansatz mehr, um den IP-Inhaber zu ermitteln, warum mache ich mir die Mühe noch? Das heißt, wir können unsere ganzen Internetpatrouillen einstellen und können das Internet den Kriminellen überlassen. Nach meinem Dafürhalten wirkt sich die fehlende Möglichkeit des Zugriffs auf diese Verkehrsdaten inzwischen fast auf alle Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung bei uns aus. Im Bereich der Zielfahndung, das hat Auswirkungen Auswirkungen im Bereich des Zeugenschutzes. Das hat Auswirkungen im operativen Bereich, also bei der Vorbereitung von schwerwiegenden Einsätzen, wo es um Festnahmen geht, bis hin zu Ermittlungen im Rauschgiftbereich, im Bereich von Tötungsdelikten, von Sexualdelikten. In all diesen Bereichen müssen wir davon ausgehen, dass tatverdächtige Straftäter kommunizieren, um Verabredungen zu treffen. Das wird sich aus meiner Sicht langfristig auch in Zahlen niederschlagen. Aus meiner Sicht als Insider, sage ich jetzt mal, liegen die Vorteile, die Möglichkeiten des Zugriffs auf die Verbindungsdaten zumindest für die zurückliegenden 6 Monate mit sich gebracht haben, derart offensichtlich auf der Hand, dass ich mich wirklich wundere, wie viele Fallbeispiele man denn noch nennen muss, um die Politik davon zu überzeugen, dass diese Möglichkeit bestehen bleiben muss. Wohin wird diese Entwicklung langfristig führen? Zur Unkontrollierbarkeit des Internets? Zur Ohnmacht der Ermittler? Nein, meint der Kriminologe Hans-Jörg Albrecht und verweist auf die hohen Aufklärungszahlen im Bereich der Online-Kriminalität von über 80%. Anders als die Fahnder hält er den erhöhten Ermittlungsaufwand infolge fehlender Verbindungsdaten für verschmerzbar und sieht für die Zukunft die Fälle nicht davon schwimmen, denn Verbindungsdaten würden künftig ohnehin an Bedeutung verlieren. Die Suche nach Datenspuren werde sich immer stärker auf ein anderes Feld verlagern. Heute läuft ein immer größerer Anteil der Telekommunikation, auch der Telefongespräche, über das Internet selbst und damit natürlich unter Verschlüsselungsmöglichkeiten und Bedingungen, die neue Probleme aufwerfen, die nicht vergleichbar sind mit den Problemen, die in der Richtlinie und der Vorratsdatenspeicherung angesprochen werden. Also hier gibt es Entwicklungen, die davon ausgehen lassen, dass die Debatten, die wir heute über die Vorratsdatenspeicherung in 5 bis 10 Jahren an sich eher zu den Akten gelegt werden. Die Erwartung des Kriminologen, je mehr sich der Informationsaustausch ins Internet verlagere, desto unwichtiger würden Verbindungsdaten. Wer hat mit wem telefoniert? Welcher Rechner war wann im Netz eingeloggt? Solche Fragen seien weniger bedeutend als die Frage, welche Inhalte wurden ausgetauscht. An die Stelle der Vorratsdatenspeicherung könnten Informationen treten, weit aussagekräftiger als der Nachweis, wer mit wem in Verbindung gestanden habe. Zu beobachten sei das bereits in den USA. In den USA gibt es ja keine Vorratsdatenspeicherung und es wird auch nicht diskutiert im Übrigen. Mutmaßlich auch deshalb nicht, weil in den USA der Datenschutz im europäischen Sinn nicht existiert und weil dort durch die Polizei auf Datenbestände, die kommerziell entstanden sind, zugegriffen werden kann, die eine Vorratsdatenspeicherung weitgehend überflüssig machen. So tritt an die Stelle abstrakter Verbindungsdaten eine Speicherung viel umfassenderer Art. Der Einzelne hinterlässt derart viele Spuren im Netz, beim Kauf von Produkten, im Kontakt mit anderen, dass bloße Verbindungsdaten seines Handys oder Computers nicht mehr unbedingt erforderlich scheinen. Was der Nutzer tut und mit wem er in Verbindung steht, verraten seine Datenspuren ganz von selbst. Private können aus kommerziellen Gründen, wie Google beispielsweise, Daten von privaten Nutzern in weitem Umfang erheben, speichern und verarbeiten, ohne dass entsprechende datenschutzrechtliche Beschränkungen vorhanden sind. Das führt natürlich in den USA zu einer Situation, in der eine Vorratsdatenspeicherung deshalb nicht als sehr problematisch angesehen wird, weil mit der normalen Verkehrsdatenabfrage auf vorhandene Bestände zugegriffen werden kann, die an sich einen relativ umfassenden Einblick in die Telekommunikation, in die Nutzung des Internets und so weiter zulassen. Solche Verhältnisse sind in Europa nur schwer vorstellbar. Der Datenschutz hat in der EU eine ungleich größere Bedeutung. Doch auch in Deutschland sind die Ermittler bereits auf neuen Ermittlungspfaden unterwegs. Auch sie recherchieren jetzt auf Facebook, welcher mutmaßliche Täter welchen Komplizen gehabt haben könnte. Auch sie forschen jetzt nach verwertbaren Fußspuren im Internet. Der Streit um eine Balance von Datenschutz und Sicherheitsinteressen könnte damit an Schärfe noch gewinnen. Verglichen mit den heutigen Auseinandersetzungen um die Vorratsdatenspeicherung erwartet Hans-Jörg Albrecht, je gläserner der Kunde, desto öffentlicher seine Existenz und desto leichter recherchierbar im Verdachtsfalle für die Strafverfolger. Nicht umsonst ist ja die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung sehr stark geprägt durch Datenschutzauseinandersetzungen, wobei die sicherheitspolitischen Interessen sich weitgehend wohl zur Deckung bringen lassen mit den kommerziellen Interessen, nämlich möglichst lange Speicherungsräume, möglichst umfassende Erhebung und Speicherung von aussagekräftigen Daten, die kommerziell dann genutzt werden können, um ganz spezifisch zum Beispiel Werbungsstrategien umzusetzen und die dann sicherheitspolitisch natürlich genutzt werden können, um in bestimmten Bereichen Ermittlungen intensivieren zu können. Eine solche Verschränkung von Wirtschafts- und Fahndungsinteressen jedoch scheint noch in weiter Ferne. Ob man darüber erleichtert ist oder es bedauert, die Strafverfolger müssen vorläufig mit schwierigeren Bedingungen zurechtkommen. Der Wegfall der Vorratsdaten bedeutet für sie handfeste Nachteile in wenigen, gleichwohl relevanten Ermittlungsfällen. Wer immer jedoch regiert, ob diese Probleme ausreichen, um eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung verfassungsrechtlich zu rechtfertigen, scheint fraglich. Für die Ermittler eine unbefriedigende Situation. Und doch könnte sich der Verzicht auf Vorratsdaten zum Dauerzustand entwickeln, ahnt Generalstaatsanwalt Horst Hund. Man kann natürlich sagen, verfolgt es nicht, lasst es bleiben. Okay, kein Problem. Sie müssen immer sehen, wir arbeiten in einem Rahmen, der uns vom Gesetzgeber vorgegeben ist. Wenn der Gesetzgeber sagt, ihr sollt das nicht ermitteln, ihr sollt das nicht verfolgen, dann müssen wir das so hinnehmen im Rechtsstaat.